Die Nachrichtenagenturen, Sender und Zeitungen verschiedener Länder der Welt berichteten am 10. März gleichzeitig als Eilmeldung über die Amtsenthebung von der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye. Die amerikanischen Nachrichtenagenturen AP und Bloomberg, die japanische Kyodo, die französische AFP, die britische Reuters, die chinesische Xinhua und weitere ausländische Nachrichtenagenturen meldeten topaktuell, dass das südkoreanische Verfassungsgericht Park Geun-hye zur Amtsenthebung verurteilt hatte. Der chinesische zentrale Fernsehsender unterbrach die Sendung der wichtigen Nachrichten, der amerikanische Sender CNN, der britische Sender BBC und der japanische Sender NHK stellten die Sendungen der regelmäßigen Nachrichten ein und strahlten live den Verlauf der Entscheidung für Amtsenthebung von Park Geun-hye aus. Die Satellitenfernsehsender Al Jazeera in Katar, der türkische Fernsehsender NTV, die amerikanischen Zeitungen Washington Post, Wall Street Journal und New York Times und die britischen Guardian, Telegraph und Financial Times teilten auch die Nachricht über die Amtsenthebung mit. Die Internet-Homepages der Zeitungen verschiedener Länder wie der singapurischen Zeitung Straits Times veröffentlichten prompt die Nachricht darüber. Die japanische Zeitung Asahi Shimbun brachte diese Nachricht in Extra-Ausgabe.